Abschnitt 15 aus Francesco Petrarca, Sonette, ausgewählt und übersetzt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 125. Wohin sich nur mein müdes Auge kehret, getrieben von der Sehnsucht Allgewalt, zeigt Amor mir die liebliche Gestalt, die ewig neu in mir die Wünsche nähret. Von edlem Schmerz scheint ihre Brust beschweret, von frommem Mitleid scheint ihr Herz durchwallt. Und nicht bloß seh ich sie, ihr Ton erschallt, ihr Seufzer, den ein Engel sie gelehret. Und lieb, und Wahrheit sagen mir es, nie ward noch hienieden solcher Reiz gesehen, seitdem die Stern in ihren Kreisen gehen. So frommer Worte süße Harmonie ward nie gehört, nie sah man noch verklären die Sonn in solchem Auge solche Zähren. Ende von Abschnitt 15.